darf man an den Fasttagen abends eine kleine Stärkung einnehmen. Durch das Entgegenkommen der Kirche darf man an den Fasttagen abends eine kleine Stärkung einnehmen. Das war also vor dem Kirchenrecht und Kirchenrecht. Morgens, mittags, abends eine Sättigung und den anderen beiden Zeiten eine kleine Stärkung. Früher war es viel genauer geordnet, eben, dass man zu Mittag die Sättigung vornehmen durfte und am Abend eben eine kleine Stärkung. Gab es aber auch Gründe, Ausnahmen, dass man es umdrehen durfte, am Abend erst essen. Also jedenfalls hat sich da einiges geändert, leicht geändert mit dem Kirchenrecht.